بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir waren angekommen auf Seite 99, und zwar 5.5, Al-Ithmid. Ithmid ist eine Art Antimon, mit dem man die Augenlider schwärzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. Schwärzt die Augenlider mit Ithmid ein, denn der Ithmid reinigt das Auge und lässt das Haar wachsen. In manchen Überlieferungen heißt es, dass man dies vor dem Schlafen verwenden soll. Also das Schwärzen der Augen, sowohl, also auch die Männer sind hier, oder die Männer sind hier auch damit angesprochen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bzw. Jabir sagte, ich hörte den Gesandten alaihi salatu wasallam sagen, ihr sollt vor dem Schlaf Ithmid verwenden, denn er reinigt das Auge und lässt die Haare wachsen. Das ist eine Sunna, ja, die man machen kann, die der Prophet alaihi salatu wasallam auch gemacht hat. Der nächste Punkt, Fingernägel kürzen, Achselhaare zupfen und Schamhaare abrasieren. Das gehört auch zu den Sunan al-Fitra. Das bedeutet zu den Eigenschaften der natürlichen Veranlagung. All diese Dinge sind Wajib. Also was? Was bedeutet Wajib? Pflicht. Worauf der folgende Hadith von Anas ibn Malik hinweist. Der Prophet oder Anas ibn Malik sagte: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Uns ist in Bezug auf das Kürzen des Schnurrbartes, der Fingernägel, das Zupfen der Achselhaare und das Rasieren der Schamhaare eine Frist von 40 Tagen gesetzt worden. Das heißt, das ist etwas, was jeder Muslim machen muss und worauf man achten sollte, und das ist ein Akt der Hygiene, dass man sich reinigt und dass man sich hier nicht, dass man das nicht vernachlässigt, und höchstens 40 Tage. Natürlich, wenn die Fingernägel schon länger geworden sind, ja, innerhalb von weniger als 40 Tagen, dann heißt es nicht, ich lasse die Fingernägel ganz lang bis zu 40 Tagen, sondern es soll nicht mehr als 40 Tage sein. Es darf natürlich auch weniger als 40 Tage sein. Es kommt darauf an, wie schnell die Fingernägel wachsen. Bei einem sind sie schon nach einer Woche etwas länger, beim anderen erst nach zwei, nach drei. Das heißt, man soll darauf achten, es darf nicht dazu kommen, dass die Fingernägel lang sind. Ja, und das gilt insbesondere auch für die Frauen. Das Verlängern der Fingernägel ist islamisch nicht erlaubt. Ja, und das ist auch keine Sache, die die Frauen als Verschönerung oder so machen dürfen, sondern eine muslimische Frau darf ebenfalls keine längeren Fingernägel haben. Und wenn sie die eigenen Fingernägel nicht lang machen darf, dann darf sie auch erst recht nicht künstliche Fingernägel drauf machen, die länger sind. Ja. Die Fingernägel kurz zu halten trägt zur Schönheit, Gepflegtheit und Sauberkeit bei. Außerdem wird dadurch gewährleistet, dass das Wasser beim Wudu an alle erforderlichen Stellen gelangt. Das Entfernen der Achselhaare verhindert unangenehmen Geruch und sieht ästhetischer aus. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. 5.7. Nur einen Teil der Kopfhaare abrasieren. Es gibt natürlich die Mode bei vielen Menschen, insbesondere jugendlichen Männern, dass sie ihre Frisur eben so machen, wie es eben gerade in ist, ja, wie es gerade Mode ist. Schauen sich da einige Schauspieler an oder Fußballspieler und so weiter. Und dann machen sie diesen gleichen Look. Ja. Und dabei vergessen sie vielleicht, weil sie es vielleicht auch nicht wissen, dass im Islam selbst da ein Gebot gibt. Und da sehen wir, wie der Islam tatsächlich wirklich alles bis aufs Detail regelt. Auf der einen Seite kann man natürlich, wenn man nicht so sehr Allah liebt und nicht auf Allah vertraut und nicht weiß, dass Allah der Allweise und Allwissende ist, könnte man sagen, das ist mir zu viel, dass ich so eingeschränkt werde. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass Allah der Allwissende ist, dann weiß man, dass sicherlich eine Weisheit dahinter steckt. Und deswegen macht man das auch. Ich habe da öfters das Beispiel gebracht des Arztes, der operiert und den Menschen aufschlitzt und da wird Blut vergossen und so weiter. Und dem Menschen macht das nichts aus, weil man weiß, das ist ja für einen guten Zweck. Ja. Am Ende geht es einem normalerweise, inshallah, besser als vorher. Und man fragt jetzt nicht nach dem Sinn jeder einzelnen Aktion des Arztes unter jedem einzelnen Medikamenten, warum das und warum nicht das, sondern man weiß, das ist ein Arzt, also weiß er, was er hier tut, also vertraue ich auf ihn. So sollte auch das Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala sein. Der Verfasser sagt hier, Hafizahullah, da zuvor über Barthaare gesprochen wurde, eignet es sich nun an dieser Stelle über die Kopfhaare zu sprechen. Nur einen Teil der Kopfhaare zu entfernen, nennt man auf Arabisch Qaza. Al-Qaz'u, Al-Qaz'u. Und wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verboten. Manche Gelehrte zählen auch Stufenschnitte dazu. Deshalb soll man entweder alles rasieren oder alles kürzen oder eben lassen. Ja. Rasul sallallahu alaihi wasallam, so wird berichtet, dass Abdullah ibn Umar sagte, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil qaza', ich hörte den Gesandten Allahs alaihi salatu wassalam den Qaza' verbieten, dass er Al-Qaza' verboten hat. Wenn eine Frisur sowas macht, sündigt er, wenn ein Friseur so etwas macht, sündigt er und der Handel ist somit haram, also die Arbeit und das Geld hierfür ebenfalls. Das heißt, ein Mensch darf nicht diese Rolle einnehmen als Friseur und den Menschen diese Frisur machen. Ja, das ist etwas, was nicht erlaubt ist. Und der Mensch selbst darf natürlich auch nicht das verlangen und zum Friseur gehen, damit er diesen Schnitt macht. Leider gibt es viele, viele, viele Jugendliche, die das ignorieren, diesen Hukum, also dieses Gebot. Das ist bei den Männern ein Problemfall bei vielen Jugendlichen. Und bei den Frauen haben wir den nächsten Punkt, und zwar das Augenbrauen entfernen. Die Augenbrauen. Hier steht brauchen, ne? Also ist falsch. Die Augenbrauen teilweise oder komplett zu entfernen, ist haram. Ja, also da ist das klar, dass ein Nabi sallallahu alaihi wasallam das verboten hat. Ja? Und eine der großen Sünden. Meistens tun dies die Frauen, weshalb der Hadith direkt die Frauen anspricht. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder Al-Qama berichtet, dass Abdullah bin Mas'ud sagte, Allah hat die Tätowierenden und die tätowierten Frauen verflucht, diejenigen Frauen, deren Augenbrauen gezupft sind, diejenigen Frauen, die ihre Zahnlücken erweitern aufgrund von Schönheit und dadurch die Schöpfung Allahs verändern. Daraufhin erfuhr eine Frau von Banu Asad davon, sie heißt Yaqub. Sie kam dann und sagte, mir ist zu Ohren gekommen, dass du die so und so verfluchst. Er sagte dann, und warum sollte ich nicht jemanden verfluchen, den der Gesandte Allahs verflucht hat und was im Buche Allahs steht? Daraufhin sagte sie, ich habe es von einem bis zum anderen Ende gelesen und darin nicht das gefunden, was du sagst. Er sagte, hättest du es wirklich gelesen, hättest du es gefunden. Hast du nicht Folgendes gelesen, was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt. Und was er euch untersagt, das enthaltet euch. Dessen enthaltet euch. Sie sagte doch. Er sagte, also hat er es doch verboten. Sie sagte, aber ich glaube, deine Frau macht es selbst. Er sagte, geh und schau nach. Sie ging dann und schaute nach. Sie hatte nichts an ihren Augenbrauen bemerkt. Dann sagte er, wäre dies der Fall, wäre ich nicht mehr mit ihr zusammen. Insofern darf man Augenbrauen nicht verändern, auch wenn sie zusammengewachsen sind, denn beim Verbot geht es um die Unzufriedenheit mit der Schöpfung Allahs. Sollten die Augenbrauen allerdings aufgrund hohen Alters so lang sein, dass sie den Blick beeinträchtigen und die Augen stören, darf man sie gerade so kürzen, dass sie nicht mehr stören. Dasselbe gilt, wenn der Frau Bart- oder Schnurrbarthaare wachsen. Sie darf diese beiden Stellen rasieren oder zupfen, weil sie ansonsten männliche Eigenschaften hätte, unter denen sie leiden würde. Also bezüglich des Augenbrauenzupfens ist es wie folgt, dass bei der Frau der ganze Körper oder die Körperhaare entfernt werden dürfen, außer die Augenbrauen und die Kopfhaare. Ansonsten darf die Frau sämtliches Haar entfernen. Diese Zwischenfläche zwischen den Augenbrauen gehört nicht zu den Augenbrauen, wie es die Ulama gesagt haben. Und deswegen darf man diesen Platz zwischen den Augenbrauen reinigen oder die Haare dort entfernen. Aber die Augenbrauen an sich nicht. Also dieser Teil über der Nase, den dürfen die Frauen entfernen. Aber die Augenbrauen nicht. Und zum Augenbrauenzupfen gehört jegliche Art der Entfernung. Ob das nun die komplette Augenbraue ist, die man hier beseitigt und mit Stift einfach nachmacht, oder ob es mit der Schere ist, oder ob es nur ein Teil ist, jegliche Art des Ändern der Augenbraue ist untersagt, ist verboten. Das gilt für Männer als auch für Frauen. Aber wie gesagt, dieser Zwischenbereich zwischen den Augenbrauen, also der über der Nase ist, den darf die Frau reinigen, beziehungsweise die Haare hier entfernen. Ja, und wie gesagt, alle anderen Haare des Körpers mit Ausnahme der Kopfhaare. Das sind die Sunan al-Fitra und das sind die also Sachen, die man machen muss, beziehungsweise wo man beachten muss von den Punkten, die jeder Prophet und jeder Gesandte gemacht hat und die ein Mensch, ein Muslim eben auch machen muss. Gut, das ist dieser Punkt und damit kommen wir zum nächsten Punkt, inshallah, und zwar Al-Wudu, die Gebetswaschung. Da geht es auf Seite 105 weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen, streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Dieser Vers verpflichtet die Muslime, sich vor dem Gebet Salah rituell zu waschen. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns in diesem Vers klar, welche Körperteile zu waschen sind, bis wohin sie zu waschen sind und welche überstrichen werden müssen. Das heißt, wir haben Körperteile, die gewaschen werden und wir haben Körperteile, über denen gestrichen wird, die eben nicht mit gewaschen werden, sondern nur mit dem Überstreichen. Der Prophet alaihi salatu wassalam hat uns durch seine Worte und Taten verdeutlicht, wie der Wudu in vollkommenster Weise durchzuführen ist. Die Gefährten des Propheten alaihi salatu wassalam wurden hiernach darüber gefragt und haben uns den Wudu genau so überliefert, wie ihn der Gesandte Allahs alaihi salatu wassalam durchgeführt hat. Sie haben ihn oftmals dem Fragenden sogar direkt vorgemacht. Dies ist eine der besten Arten, jemandem etwas beizubringen. Für die Gültigkeit des Wudu gibt es Bedingungen, Singular, Schart, Plural, Schurut. Und er selbst besteht aus Säulen. Das heißt, Schurut sind Aspekte, die außerhalb des Gottesdienstes, vor dem Beginn des Gottesdienstes, umgesetzt werden müssen. Und Arkan sind die Aspekte, aus denen der Gottesdienst, diese Ibadah also, besteht. Ja? Und diese, inshallah, werden dann gleich erwähnt. Die Belohnung für den Wudu. Allah Azza wa Jal wird einen Muslim für den Wudu belohnen. Der Prophet alaihi salatu wassalam vollzog einst den Wudu und sagte anschließend, من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Wer den Wudu so ähnlich vollzieht wie ich und hier nach zwei Rak'a verrichtet, sich währenddessen nicht ablenken lässt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Das ist yani, etwas so Wunderschönes. Ja, willst du mal die Sünden weg? Geh Wudu machen, beten, Sünden sind weg. Subhanallah al-Azim. Ebenso sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw yusbighu al-wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ath-thamaniya yadkhulu min ayyiha sha. Jedem, der den Wudu vollständig durchführt und dann sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist, dem werden die 8 Tore des Paradieses geöffnet, sodass er sich aussuchen darf, durch welches er eintreten möchte. Das sind kleine Taten, die aber so großartig belohnt werden. Und daher sollte ein Muslim, wenn er Wudu macht, mit vorhandenem Herzen, mit anwesendem Herzen Wudu machen, sich vergegenwärtigen, was es bedeutet, dass man gerade Wudu macht. Des Weiteren hat Allah im Wudu-Vers diejenigen, die den Wudu durchführen, als Gläubige angesprochen. Hierin liegt ein weiterer Beleg dafür, dass der Iman sich nicht nur aus dem Glauben und den Aussagen zusammensetzt, sondern aus den Taten, ja, wie wir in der Aqida schon gesehen haben. Der Prophet a.s. sagte, وَلَا يُحَافِظْ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٍ. Nur ein Gläubiger achtet darauf, stets den Wudu zu haben. Und das ist also ein Abzeichen. Wenn ein Muslim dieses Abzeichen Iman haben möchte, dann soll er permanent Wudu haben. Sobald Wudu gebrochen wurde, geht er Wudu machen. Es darf keine Sekunde vergehen, kein Moment vergehen, in dem er kein Wudu hat. Sollte er, es ist jetzt nicht haram, wenn man kein Wudu hat, denn Wudu ist dann nur eine Voraussetzung, wenn ich beten möchte oder etwas anderes machen möchte, wie zum Beispiel Koran anfassen oder Tawaf, also Kaaba umrunden. Aber es ist eine Eigenschaft des Gläubigen, dass er eben Wudu besitzt, immer zu jeder Zeit. Wenn man also ein vollkommener Gläubiger sein will, muss man auf seinen Wudu achten. Dieser Hadith bedeutet allerdings nicht, dass jemand, der dies nicht umsetzt, kein gläubiger Mensch ist. Ja, das darf man daraus nicht verstehen. Wenn man 24 Stunden am Tag mutawaddi bedeutet, also jemand hat den Wudu. Der Wudu ist noch nicht gebrochen. Wenn man 24 Stunden am Tag mutawaddi sein will, muss man als mutawaddi einschlafen. Ja, dann hat man die Belohnung, als ob man immer noch Wudu hätte, auch wenn der Wudu während dem Schlaf gebrochen wird. Aber du hast ja vor dem Schlafengehen Wudu gemacht. Und das ist etwas, was sehr viele vernachlässigen. Und deswegen sollte man dies immer vor Augen halten. Jedes Mal, wenn man sein Wudu verloren hat, erneuert man ihn. Umgekehrt bedeutet der Hadith ebenfalls, wer nicht auf seinen Wudu achtet, dessen Iman ist unvollständig. Also der hat jetzt nicht gerade den größten Iman, wenn er nur Wudu macht, wenn es sein muss. Ja, das ist jetzt nicht fatal, aber es gibt Leute, die ein bisschen mehr Iman haben. Denn warum macht man Wudu? Du weißt ja nicht, wann du stirbst. Ja, es ist ein Unterschied, ob du stirbst mit Wudu oder stirbst ohne Wudu. Du bist kein Käfer, wenn du kein Wudu hast und stirbst. Aber sicherlich ist es besser, rein zu sterben, als ohne Reinheit zu sterben. Der Prophet a.s. sagte auch, man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma kharaja 'amidan ila al-masjid, fawajada an-nasa qad sallu, kataba Allahu lahu mithla ajri man hadaraha, wa la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Wer den Wudu auf die beste Art und Weise verrichtet und dann hinausgeht, um zur Moschee zu gehen und hiernach vorfindet, dass die Leute schon gebetet haben, dann wird Allah ihm dieselbe Belohnung geben wie jemandem, der anwesend war, sie erhalten dadurch nicht weniger Belohnung. Subhanallah. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu. Meine Gemeinde wird am Tag der Auferstehung weiß und hell strahlend gerufen werden, aufgrund der Spuren des Wudu. Man achtet darauf, dass der Zusatz فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ, wer also seine weißen Stellen verlängern kann, so durch Wudu, soll dies tun, eine Aussage Abu Hurairas ist und nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Solche von einem Überlieferer eingefügte Sätze, wodurch sie falscherweise einer anderen Person zugeschrieben werden, nennt man Mudraj und den Vorgang Idraj. Also wenn du ein Hadith hast, zum Beispiel kommt jemand und sagt, das Wetter ist kalt, und jetzt kommt ein anderer und sagt, Amen hat gesagt, das Wetter ist kalt, es regnet draußen. Was war die Aussage von Amen? Das Wetter ist kalt, es regnet draußen, ist jetzt eine Hinzufügung, ein Idraj. Ja? Und diese Hinzufügung, dieser Zusatz, wer also seine weißen Stellen verlängern kann, soll dies tun, ist nicht ein Zusatz vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nicht er hat das gesagt, sondern der Gefährte Abu Huraira, radiallahu anhu. Daraus ergibt sich, dass es keine Sunna ist, mehr zu waschen als vorgeschrieben, wie zum Beispiel die Arme bis zu den Schultern zu waschen. Ja? Das ist keine Sunna. Definition von Schart, Rücken, Fard, Wajib und Sunna. Diese Begriffe werden eigentlich in Usulul Fiqh definiert und erklärt und näher betrachtet. Aber da wir sie jetzt brauchen, müssen wir uns anschauen, was bedeutet Schart, was bedeutet Rücken, was ist Wajib, was ist der Unterschied zwischen Wajib und Sunna und so weiter und so fort. Ein Schart ist eine Bedingung für eine Ibadah. Schart ist Bedingung, durch deren Unterlassung die Ibadah ungültig wird. Das ist also eine Voraussetzung. Wenn diese Voraussetzung nicht eingehalten wird, dann ist die Ibadah ungültig. Aber diese Voraussetzung geschieht vor der Ibadah. Es ist nicht Bestandteil der Ibadah an sich, sondern man macht das vor der Ibadah. Wie Al-Wudu ist Voraussetzung für das Gebet. Gehört Al-Wudu zum Gebet? Ist es ein Bestandteil des Gebets? Gehört nicht, sondern ist eine separate Ibadah. Also gehört es zu den Shurut. Wenn man aber diese Bedingung erfüllt, ist die Ibadah deswegen nur nicht gültig. Wenn du Wudu machst, hast du damit gebetet? Wenn du betest ohne Wudu, ist dein Gebet gültig? Nein. Also das ist der Unterschied. Es ist etwas, was vor der Ibadah zu tun ist. Habe ich es getan, heißt es noch lange nicht, dass die Ibadah, die das vorausgesetzt hat, abgeschlossen wird. Ja? Beispiel. Ein Schart, Plural Shurut, für den Wudu ist Wasser. Denn du kannst ja nicht mit etwas anderem Wudu machen. Mit Erde, das würde man ja Tayammum nennen. Das Tahur ist, was war denn nochmal Tahur? Also reinigend. Es ist an sich rein und es ist reinigend. Und das ist das Wasser, das, was für Eigenschaften besitzt? Geruchlos, farblos, geschmacklos. Verwendet man beispielsweise eine andere Flüssigkeit als Wasser, ist der Wudu nicht gültig. Und wenn man Tahurwasser verwendet, ist der Wudu noch nicht gültig. Das heißt, also wenn ich Tahurwasser benutzt habe und ich sage, so jetzt fange ich mal an, fange jetzt mit den Beinen an und dann geht's rückwärts weiter, habe ich Wudu gemacht? Ich habe aber eine Voraussetzung eingehalten, oder nicht? Und zwar, ich habe reinigendes Wasser benutzt. Aber das ist nicht die einzige Voraussetzung. Ja? Ist der Wudu noch nicht gültig? Denn eventuell sind andere Bedingungen nicht erfüllt, beziehungsweise wurde der Wudu nicht korrekt durchgeführt. Ein Rücken, Plural Arkan, man sagt auch Fard, Plural Furud, ja, das ist ein Synonym. Rücken und Fard ist das gleiche. Ist ein Bestandteil einer Ibadah selbst, ohne den sie ungültig wird. Ja? Er entfällt also weder absichtlich noch aus Versehen oder aus Unwissenheit. Derjenige, der eine Ibadah durchführt und einen Rücken oder Fard, nenn es wie du möchtest, unterlässt, dessen Ibadah ist damit ungültig. Ja? wenn ich zum Beispiel beim Wudu meine Füße nicht wasche. Dann ist Al-Wudu ungültig. Ja? Er entfällt also weder absichtlich aus Versehen noch aus Unwissenheit. Dies ist die Definition der Mehrheit der Gelehrten. Manche, die Ahnaf, also hanafitische Rechtsschule, unterscheiden im Hinblick auf die Authentizität. Rukn ist das, was uns in Mutawatir-Form angeordnet wurde und was in Ahad-Hadithen auferlegt worden ist, gelte als Wajib. Das ist Abu Hanifa, rahimahullah, hat das so aufgeteilt und die hanafitische Rechtsschule, dass sie sagen, alles, was durch Mutawatir-Ahadith überliefert wurde, ist Rukn. Und was durch Ahad-Ahadith überliefert wurde, nennen wir Wajib. Aber haben wir vorhin im Aqidah das nicht gesagt, dass von der Erkenntnisquelle kein Unterschied gemacht werden darf? Das war in Aqidah, barakallahu fik. Das war in was? In Aqidah. Ja? Aber im Fiqh gibt es gar keinen Unterschied. Ja? Alle sagen auch Ahadith. Ahad benutzen wir als Quelle. Da gibt es keiner, der gesagt hat, wir benutzen kein Ahadith Ahad. Aber was haben sie gesagt? Wir nennen es anders. Anstatt dass wir es Wajib nennen, nennen wir es, anstatt dass wir es Rukn nennen, nennen wir es Wajib. Bitteschön. Ja, im Arabischen heißt es La Mushahata fil Istilah. Also keine Streitigkeiten wegen einer Definition. Ja, definier es so, definier es anders. Hauptsache es ist am Ende das Gleiche. Ja. Also, die bevorzugte Ansicht ist allerdings die der Mehrheit der Gelehrten, also dass Arkan und Wajib oder Wajibat das gleiche ist, das identisch ist. Beispiel. Das Waschen des Gesichtes beim Wudu. Wenn man das Waschen des Gesichtes unterlässt, ist der Wudu batil, also ungültig. Ja? Ein Wajib, sprachlich Pflicht, Plural Wajibat, ist ein Teil einer Ibadah, durch dessen absichtliche Unterlassung die Ibadah ungültig wird oder je nachdem eine Sühne geleistet werden muss. Ein Wajib entfällt durch Unwissenheit oder aus Versehen und muss auf andere Art ausgeglichen werden. Beispiel, der erste Tashahhud in einem Gebet. Im Gebet unterscheiden wir zwischen Shurut, Arkan oder Furud, haben wir gesagt, ist das Gleiche, und Wajibat und Sunan. Ja, im Gebet haben wir Shurut, das sind die Sachen, Voraussetzungen, die vor dem Gebet gemacht werden müssen. Wir haben Arkan bzw. Furud, aus denen besteht das Gebet. Und wenn du sie unterlässt, musst du sie nachholen. Geht kein Weg dran vorbei. Und wir haben Wajibat, wenn du sie vergessen hast, dann musst du sie nicht nachholen, aber du machst dann Sujud al-Sahw, also Niederwerfung des Vergessens. Und du hast Sunan, wenn du sie nicht machst, ist es kein Problem, du musst nichts nachholen oder verbessern. Also ein Beispiel hier, der erste Tashahhud in einem Gebet, das aus mehr als drei Rak'ah besteht. Also das aus mehr als zwei Rak'ah besteht, oder? Warum drei? Unterlässt man es absichtlich, ist das Gebet ungültig. Also der erste Tashahhud in einem Gebet, das aus zwei Tashahhud besteht. Ja, du hast einen ersten Tashahhud, du hast einen zweiten Tashahhud. Das werden wir alles noch detaillierter sehen. Das ist nur ein Beispiel, um zu verstehen, was ist Wajib, was ist Rukn. Ja? Dieser erste Tashahhud von diesen beiden, wo habe ich denn zwei Tashahhud? Ich habe es im Dhuhr, im Asr, im Maghrib und im Isha. Im Fajr oder Subh habe ich wie viel Tashahhud? Nur einen. Er hat gesagt hier, der aus mehr als drei Rak'ah besteht. Was ist, wenn es drei Rak'ah sind? Dann gibt's zwei. Der hat aber nicht gesagt aus mindestens drei, sondern aus mehr als drei. Das würde ja hier heißen, der aus mehr als drei, es würde ja bedeuten, bei 3 Raka nicht. Aber das ist ja jetzt nicht so wild. Auf jeden Fall. Das bedeutet, das gilt bei Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha. Da habe ich 2-mal Tashahud. Nach der 2. Raka einen Tashahud. Und bei Maghrib zusätzlich noch dazu nach der 3. Raka. Bei Dhuhr, Asr und Isha habe ich zusätzlich bei der 4. Raka einen Tashahud. Also bei der 2. und dann bei der 4. So. Der erste Tashahud, also nach der 2. Raka, ist wajib und kein, was? Kein Rukn. Was heißt das? Das bedeutet, wenn ich aus Versehen aufgestanden bin nach der 2. Raka, dann mache ich was? Bete ich weiter oder muss ich mich jetzt wieder zurücksetzen? Hinsetzen? Man betet weiter, weil es eben was ist? Es ist ein wajib, kein Rukn. Wäre es ein Rukn, müsste ich zurück. Also ich bete mein Gebet weiter, aber was muss ich tun? Niederwerfung des Vergessens, also Sujud Essahu. Das ist ein Wajib. Dann machst du diese Sujud Essahu vor dem Taslim, vor dem Beenden des Gebets. Es wird inshallah noch alles kommen, bi'idhn illahi ta'ala. Also der erste Tashahud in einem Gebet, das aus mehr als 3 Raka'a bzw. mehr als 2 Raka'a besteht, unterlässt man es absichtlich, ist das Gebet ungültig. Hast du es absichtlich gemacht, ist das Gebet ungültig. Unterlässt man es aus Versehen, man hat es vergessen, muss man diese Unterlassung durch 2 Niederwerfungen vor dem Taslim ausgleichen. Eine Sunna, Plural Sunnen, ist eine Handlung, für die man zusätzliche Belohnung erhält, durch deren Unterlassung die Ibadah jedoch nicht ungültig wird. Das heißt, wenn du es tust, wirst du belohnt, wenn du es nicht tust, wirst du nicht bestraft. Also ist es was? Mustahab. Mustahab. Beispiel, das Zeigen mit dem Zeigefinger während des Tashahud. Ist das eine Pflicht? Das ist eine Sunna. Machst du es, bekommst du mehr Belohnung. Machst du es nicht, ist dein Gebet noch gültig. Das bedeutet, wenn wir jetzt noch einmal zusammenfassen. Wir haben Schurut. Was waren die Schurut? Mehrzahl von Schart. Was ist ein Schart? Eine Bedingung. Eine Bedingung, eine Voraussetzung. Und wo findet man die Voraussetzung? Wo ist diese Voraussetzung? Ja? Vor der Ibadah. Vor der Ibadah. Wie zum Beispiel das Eintreten der Zeit beim Gebet, wie zum Beispiel beim Zakat, das Erreichen des sogenannten Nisab, dass man genug Geld hat und so weiter und so fort. Erst dann machst du es. Wenn es eingetreten ist, die Voraussetzung, wie die Gebetszeit, dann musst du es machen. Ja? Dann haben wir Arkan. Was waren die Arkan? Die Säulen, also Plural von Rukn. Daraus besteht das Gebet. Was ist, wenn ich einen Rücken nicht mache? Wird das Gebet oder wird die Ibadah ungültig? Aber ich habe die Chance, es zu verbessern. Aber wenn ich es verbessere, muss ich diesen Rücken nochmal machen. Ich kann es nicht verbessern, ohne den Rücken nachzuholen. Beim Wajib, wie sieht's da aus? Beim Wajib, wenn ich es absichtlich getan habe, dass ich es nicht eingehalten habe, dann ist die Ibadah ungültig. Und wenn ich es vergessen habe, was muss ich dann machen? Gut, das ist beim Sujud, beim Gebet so. In anderen Ibadat, zum Beispiel bei den Pflichten, haben wir auch Wajibat und wir haben Arkan. Dann kommt es darauf an, je nachdem, was für ein Wajib du nicht eingehalten hast, musst du eine Sühne machen, du musst es mit irgendeiner Art verbessern. Und bei den Sunnen ist es egal. Und deswegen beim Sujud al-Sahu, wer nicht unterscheiden kann, was ist Rukn und was ist Wajib, der weiß nicht, wann er Sujud al-Sahu machen muss. Und deswegen, inshallah, werden wir das noch lernen. Gut. Danach geht es weiter mit den Shurut. Das würde ich dann gerne inshallah für den nächsten Unterricht lassen, damit wir dann auch alle Schurut durchnehmen können. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.